Sie ist in den Wald gegangen, nahm ihre Flinte mit. Sie ist in den Wald gegangen, weil sie an Lungenkrebs litt. Ich weiß noch, es hat gebittert, nein, zurück kam sie nie. Manchmal noch höre ich ihr singen, wie damals so Tangerine. Es kam ein amtliches Schreiben aus meinem Heimatort. Vor 50 Jahren bin ich aufgebrochen von dort. Im Erlenwald in der Höhle, da würde jetzt Asthma geheilt. Hätte man Skelette gefunden bei der Drainagearbeit. Im Schlamm dort bei den Gerippen ein Repetiergewehr registriert auf den Namen einer Verwandten von mir. Ich hätte doch sicher Interesse auf eine Identität. Wäre mir egal, schrieb ich ob nun sowas sollte auch nicht bestehen. So hat man dich doch noch gefunden, Mamere, von meinem Altar bist du ja nie verschwunden aus der Penatenschar. Du stehst für schräges Verhalten, Widerspruch und Rebellion. Wenn's Gott gäb, dann wär das kein Liebe, war deine Religion. Vorsicht vor allem Hören, hast du mich gelehrt. Glaub nur, was du siehst hier unten, ich ist genug verkehrt. Angepasst hast du dich kaum mal, im Auge immer dein Ziel. Sich nie unterwerfen, Mamel, du brauchtest auch viel zu viel. Verfolgten als du und Dieben, saßt einmal dafür im Knast, lag stundenlang da und träumtest hast, Leistungsträger gehasst. Dass Hitler der schlimmste Verbrecher nur auszuschalten war, mit Stalin diesem Malunken, wenn du's erklärtest, wurd's einem klar. Du schenktest gerne den Männern, die dich so liebten, so wie du sie, Wildschweinzähne mit Diamanten. Wie du da dran kamst, erfuhr ich nie. Länger als 50 Jahre, Mamere, ist das nun her. Vielleicht hol ich mir doch noch dein Repetiergewehr. Denn immer noch höre ich die Melodie, wie damals so Tangerine. wie damals so, quand j'allais.